Fische und Fleisch. Und dann ist es zu ernst, es ist zu ernst. Und sie warten auf dich. Wenn du jetzt gehst und du bist dir fein, nimm was du kriegst, nimm was du kriegst. Ich will euch tanzen sehen. Spürt mit uns den Bass. Tanzt euer letzten Tanz. Bevor wir gehen. Bevor wir gehen. Bevor wir gehen. Bevor wir gehen. Bevor wir gehen. Lasst dich nicht fallen. Ergibt euch nicht. Es ist dein Planet. Und deine Zukunft, deine Zukunft. Dies ist der Rhythmus, unser Herzschlag. Nimm ihn als Waffe, mit dir nach Haus. Mit dir nach Haus. Nimm ihn als Waffe, mit dir nach Haus. Mit dir nach Haus. Die Musik ist laut. Ich will euch tanzen. Mit uns den Bach und tanzt euren letzten Tanz. Bevor wir gehen. Bevor wir gehen. Bevor wir gehen. Bevor wir gehen. Bevor wir gehen. Tanzt euren letzten Tanz. Bevor wir gehen. Bevor wir gehen. Die Musik ist laut. Ich will euch tanzen sehen. Spürt mit uns den Bass. Tanzt euer letzter Tanz. Bevor wir gehen. Bevor wir gehen. Bevor wir gehen. Bevor wir gehen. Bevor wir gehen.